Im Forum der Wissenschaft setzen wir heute unsere Auseinandersetzung mit dem Computerzeitalter mit zwei weiteren Beiträgen fort. Martin Ebbing wird in einem Hörspiel unter dem Titel Jungle Fever – Survival im Datenwald in die Thematik einführen. Danach wird Hans G. Helms zwei amerikanische Neuerscheinungen vorstellen, die sich mit der Zukunft der künstlichen Intelligenz befassen. Die Menschheit wird einen gewaltigen Sprung tun. Bis zum Paradies auf Erden kann es nicht mehr weit sein, verkünden die Prospekte der Informationstechnokraten und Computerhändler mit leuchtenden Augen. Ungeachtet der Frage, ob ein elektronisch bestimmtes Leben tatsächlich der Traum der Menschheit ist, haben diese Zukunftsvisionen einen Fehler, einen Denkfehler. Hören Sie nun Jungle Fever, Überleben im Datenwald von Martin Ebbing. Thomas Gradgrind, Sir, ein Mann der greifbaren Dinge, ein Mann der Tatsachen und Zahlen, ein Mann, der nach dem Grundsatz verfährt, dass 2 und 2 4 macht und nicht mehr und der sich nicht überreden lässt, ein Pünktchen mehr zuzugeben. Thomas Gradgrind, Sir, ein für allemal Thomas Gradgrind, stets mit einem Zollstab, einer Waage, einem 1x1 in der Tasche, bereit, jedes Stück Mensch zu wägen und zu messen und genau zu sagen, was es kostet. Es ist eine reine Frage der Zahlen, ein einfacher arithmetischer Fall. Mit solchen Worten pflegte sich Mr. Gradgrind in seiner Fantasie bei seinen persönlichen Bekannten wie in der großen Öffentlichkeit einzuführen. Mit solchen Worten, nur dass er statt Sir Knaben und Mädchen sagte, stellte sich jedenfalls jetzt Thomas Gradgrind den kleinen Gefäßen vor, die mit Tatsachen gefüllt werden sollten. Mädchen Nummer 20, sagte Mr. Gradgrind und deutete steif mit seinem plumpen Zeigefinger auf ein Kind. Was verstehst du unter einem Pferd? Sissy Jupe versetzte diese Frage in größte Bestürzung. »Das Mädchen Nummer 20 kann nicht erklären, was ein Pferd ist«, sagte Mr. Gradgrind zu den kleinen Gefäßen insgesamt. »Das Mädchen Nummer 20 kennt keine Tatsachen von einem der gewöhnlichsten Tiere. Einer der Knaben soll mir sagen, was ein Pferd ist.« »Du, Blitzer!« Der plumpe Finger, der hin und her glitt, senkte sich plötzlich auf Blitzer. Vielleicht, weil er zufällig im selben Sonnenstrahl saß, der durch eines der kahlen Fenster des grell weiß getünchten Zimmers einfallend Sissy beleuchtete. »Blitzer«, sagte Thomas Gradgrind, »deine Definition von einem Pferd.« »Vierfüßler, grasfressend, 40 Zähne, nämlich 24 Backen, 4 Augen und 12 Schneidezähne, verliert die Haare im Frühjahr, in sumpfigen Ländern auch die Hufe, harte Hufe, die aber mit Eisen beschlagen werden müssen, das Alter an den Zähnen erkennbar.« Soweit und noch viel weiter, Blitzer. Mädchen Nummer 20, sagte Mr. Gradgrind, jetzt weißt du, was ein Pferd ist. Aus Charles Dickens, Harte Zeiten. An. Eins. Eins. An. Eins. Null. Null. Eins, eins, null, eins, null, eins, null, an, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, eins, null, null, an, aus. Post von Schwarzschilling. Sie ist da, die kleine Zauberformel, zärtlich auch NUI genannt. Dürfen wir Ihnen mitteilen, dass Ihnen als Network User Information die Passworte Jungle Fever zugeteilt werden? Es ist wie bei der Taufe. Du bekommst einen neuen Namen und bist damit Mitglied der Gemeinde. Das ist der Schlüssel, der dir den Zutritt zum globalen Gehirn, zu den Datenbanken und Computern dieser Welt verschafft. Sollte es tatsächlich so etwas wie ein Informationszeitalter geben, here we are. Zumindest hat dieses Informationszeitalter schon einen ganzen Stapel kostspieliges Spielzeug hervorgebracht. Nur mit Spitzentechnologie lässt sich die Zukunft meistern. Sagt der Technokrat. Einen Computer braucht man. Muss ja keine hochleistungsfähige Maschine sein. Ein PC der Mittelklasse tut's da fällig. Ein was? Ein Personal Computer. Sagen wir 3.500 Mark. Und für den Drucker kommen noch, 2.000 Mark hinzu. Ein Drucker muss nicht sein. Und wofür brauchst du ihn? Naja, es ist schon nicht unpraktisch, wenn man sich die Ergebnisse der Datenbankrecherche schwarz auf weiß ausdrucken lassen kann. Also, 2.000. Und die Software, das Programm, das der Maschine die Anweisung gibt, sich in das Datennetz einzuschalten? Das ist schwarz kopiert. Aha. Ein halbwegs brauchbares Programm kostet, sagen wir, 300 Mark. Nicht zu vergessen das Modem, das Zwischenstück zwischen Telefonhörer und Computer. 800 Mark dürfte in etwa der Durchschnitt sein. Alles äußerst sinnvoll investiertes Geld. Macht zusammen mindestens 6.500 Mark als Startkapital. Kleinkram wie Zusatzprogramme, Disketten und verschiedene Gebühren und Telefon und nicht mitgerechnet. Na, sag mir, was es heute noch umsonst gibt. Die Zukunft scheint eher eine Angelegenheit für begüterte Kreise zu sein. Good News. Lieber L., die unscheinbare graue Maus aus der letzten Bankreihe hat alle Chancen, an nicht unmaßgeblicher Stelle ihren Beitrag zur Bildung einer öffentlichen Meinung zu leisten. Seit gestern habe ich einen noch recht kleinen Schreibtisch in einer sehr großen und sehr seriösen Zeitschrift. Und draußen an der Tür steht mein Name. Du wirst von mir hören. Eins, an, aus, eins, aus, eins, eins, null, eins, an, aus, eins, an, eins, eins, null, eins, an, aus, eins, an, eins. Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten nicht auch in dieser Runde der Versuchung nachgeben, nur von sehr extremen Positionen aus unser Thema zu betrachten. Natürlich ist der Gegenstand sehr gut dazu geeignet, die Emotionen zu entfachen. Aber uns allen ist klar, dass es bei nüchterner Betrachtung nie ein einfaches Ja oder Nein, ein eindeutiges Richtig oder Falsch geben kann. Die kleinen Schaltkreise im Computer kennen zwar nur die Zustände Strom an oder Strom aus, 1 oder 0. Aber noch dürfen wir ja davon ausgehen, dass das menschliche Gehirn mehr zu leisten imstande ist. Wir alle werden uns auf den Standpunkt einigen können, dass Maschinen den Menschen dienen, ihnen das Leben einfacher machen und nicht umgekehrt die Maschinen die Menschen beherrschen sollen. Ich will nicht leugnen, dass menschliche Erfindergabe heute immer mehr in der Lage ist, Dinge zu konstruieren, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen, wie der Geist aus der Flasche ein Eigenleben entwickeln und schlimmstenfalls sich sogar gegen die Menschen richten kann. Ich teile die Haltung derer, die diese Entwicklung mit wachsender Sorge verfolgen. Ebenso verständlich ist es, dass alle Neuerungen, die gewaltige, nicht absehbare gesellschaftliche Umwälzungen mit sich bringen, uns beunruhigen müssen. Aber wir werden den neu auf uns zukommenden Fragestellungen nicht gerecht werden können, wenn wir die positiven Aspekte, die diese Neuerungen mit sich bringen können, nicht zur Kenntnis nehmen. Ich will Ihnen das bei unserem Gegenstand an einigen Beispielen erläutern. Denken Sie an die Anwendung der vielfältigen medizinischen Datenbanken, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ich will gar nicht davon sprechen, dass die gegenwärtige fieberhafte AIDS-Forschung ohne ein solches weltumspannendes Kommunikationsnetz nicht möglich wäre. Jede Forschungsgruppe kann sich so jederzeit über den Zugriff auf die Datenbanken, über den aktuellen Stand informieren. Die Vorteile zeigen sich auch und vor allem in der täglichen Praxis. Denken Sie nur an den Unfallarzt, bei dem ein akuter Vergiftungsfall eingeliefert wird. Bei der Vielzahl neuer chemischer Produkte können Sie heute von keinem Arzt mehr erwarten, dass er in einer solchen Situation alle notwendigen Kenntnisse parat hat. Fachleute schätzen, denken dass sich die Gesamtheit des gedruckten Wissens alle 6 Jahre verdoppelt. Die Bibliothek des US-Kongresses in Washington speichert pro Jahr rund 1 Milliarde neu hinzukommender Seiten. In der Bundesrepublik erscheinen jährlich über 70.000 neue Buchtitel. Die Deutsche Zeitschriftendatenbank hat 420.000 Zeitschriften und 1.250.000 Bestandsnachweise auf inländische Bibliotheken gespeichert. Zu Beginn unseres Jahrhunderts gab es 1.000 biomedizinische Zeitschriften. 1950 waren es 4.000, gegenwärtig sind es über 20.000. Welcher Bürger hat denn heute die Möglichkeit, sich in Fachzeitschriften, die sein spezielles Interessengebiet betreffen, zu informieren und alle Informationen so aufzunehmen, die weltweit publiziert werden. Herr Rudolph, Sie sind Vertriebsleiter der Bertelsmann Datenbanken. Welche Datenbanken betreiben Sie eigentlich? Wir haben uns auf den Markt der technischen Informationen konzentriert. Wir betreiben hier eine sehr umfangreiche Datenbank zur Patentinformationen. Wir bieten aber weiterhin Produkt- und Wirtschaftsinformationen an, das heißt Datenbanken zum Bereich Firmennachrichten, zum Bereich Produktsuche, Produktinformation. Betreiben Sie auch wissenschaftliche Datenbanken? Wir bieten wissenschaftliche Datenbanken über einen Kooperationspartner in Amerika an. Das ist BAS, der zweitgrößte Host in USA. Hier liegen 140 Datenbanken. Ein Großteil dieser Datenbanken enthält wissenschaftliche Informationen. Das Problem ist generell, dass die wissenschaftlichen Datenbanken mit einigen Ausnahmen nicht so stark abgefragt werden, wie dies bei Wirtschaftsinformationen, bei technischen Informationen der Fall ist. Deshalb werden sich Anbieter in der Bundesrepublik und auch Datenbankproduzenten sicherlich noch einige Zeit zurückhalten, solche Datenbanken aufzubauen, da die Erwartungen, die Umsatzerwartungen in keiner Relation stehen zu den Kosten, die bei dem Aufbau einer solchen Datenbank entstehen. Als privater Anbieter von Datenbankinformationen müssen wir unter kommerziellen Gesichtspunkten handeln. Liebster L., es geht voran. Nachdem ich wochenlang für die Ablage Gut so? Sag mal, die ist älter geworden, oder? Willst du lieber ein kleines Mädchen? Kannst du auch haben. Pass mal auf. Liebster L., es geht voran. Nachdem ich wochenlang für die Ablage verantwortlich war und ich Besser? Ich weiß nicht. Ich kann hier mit dieser kleinen Wundermaschine auch ganz was anderes zaubern. Früher hat man versucht, mit Hilfe der Computertechnik die Stimmen schmalbrüstiger Schlagersternchen ein bisschen aufzumöbeln. Heute schafft dir so ein Computer jede beliebige Stimme selbst, so wie du sie haben willst. Du brauchst nur noch jemanden, der im Fernsehen den Mund dazu auf und zu macht. In England gibt es sogar schon einen vom Computer entworfenen und gesteuerten Fernsehansager. Die Zeiten, als die Computer die Wirklichkeit zu bewältigen versuchten, sind passé. Sie schaffen sich längst ihre eigene Wirklichkeit. Also wenn du willst, kann ich daraus auch ein singendes Meerschweinchen machen. Ich glaube, ich bleib doch lieber bei der Originalfassung. Wie du willst. Liebster L., es geht voran. Nachdem ich wochenlang für die Ablage verantwortlich war und ich anschließend zahlreichen Sprachgenies, Satzbau und Interpunktion gerade biegen durfte, habe ich jetzt meine Bewährungszeit hinter mir. Ab sofort darf ich selbst den geheimen Kräften nachspüren, die diese Welt in Bewegung halten. Heute Morgen stellten mir zwei kräftige Männer einen blitzneuen, matt schimmernden Computer auf den Schreibtisch. Mein Fenster zur Welt ist jetzt ein bernsteinfarbener Bildschirm. Ob in Australien das Perpetuum mobile zum Patent angemeldet wurde oder in Japan die Tarnkappe kurz vor der Serienfertigung steht, nichts wird mir in Zukunft mehr verborgen bleiben. Weltweit existieren zurzeit mehr als 3000 online, also an das Computernetz angeschlossene Datenbanken. 75% dieser Datenbanken stehen in Nordamerika, 20% in Europa und in der Bundesrepublik wiederum 7%. Für das Jahr 1987 erwarten die Datenhändler weltweit einen Umsatz von 8,2 Milliarden Dollar. 75% dieses Umsatzes entfallen dabei auf Wirtschaftsdateien. Man muss begreifen, was da mit rasanter Geschwindigkeit wächst. All das menschliche Wissen, das bisher über den Erdball verstreut war, wird nach und nach in digitale Zeichen übersetzt und gespeichert. Verbindungen werden hergestellt und so entsteht ein umfassendes Netz, das in gar nicht mehr allzu ferner Zukunft alles umfassen wird, was Menschen jemals erforscht, entdeckt, gezählt, gemessen, erlebt und gedacht haben. Das gesamte menschliche Wissen wird auf Siliziumchips gespeichert sein. Ein globales elektronisches Gehirn entsteht, das seine Kapazität in immer kürzeren Zeitabständen verdoppeln wird. Ganz neue Verknüpfungsmöglichkeiten werden entstehen. Durch elektronische Schaltungen werden Psychologie und Genetik, Astrologie und Archäologie miteinander verbunden und damit das Tempo der Erkenntnisgewinnung weiter beschleunigt. Eine wahre Wissensexplosion steht uns bevor, nach der nichts mehr sein wird, wie es vorher war. Professor Jörg Becker, Sie sind Kommunikationswissenschaftler an der Technischen Hochschule Darmstadt. Teilen Sie diesen Optimismus? Ich teile ihn nur sehr begrenzt und möchte vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, dass wir wahrscheinlich Phänomene vor uns haben, genau wie bei der Umweltverschmutzung. Das heißt, wir haben nämlich so etwas wie eine Informationsverschmutzung. Wir haben auf der einen Seite eine Zunahme von qualitativ hochstehenden Wissensbeständen und wir haben gleichzeitig eine Überproduktion von Wissen, mit der niemand mehr fertig wird. Und es fällt uns immer schwerer, zwischen gutem oder schlechtem Wissen zu unterscheiden. Und ich warne vor der Euphorie, dass sozusagen mit elektronischen Datenbanken oder mit Expertensystemen das Problem der Informationsverschmutzung gelöst werden könnte. Ich vermute, es verschärft sich noch. Sie meinen also, die klugen Köpfe in der Wissenschaft und in der Forschung können nicht ersetzt werden? Auf gar keinen Fall. Ich merke das auch in meiner eigenen Forschung. Die besten Informationsquellen bekomme ich nicht aus Datenbanken, sondern aus persönlichem, brieflichem oder telefonischem Kontakt mit Kollegen. Dort kriege ich hochstehende Informationen, aber nicht aus Datenbanken. Nun sagen die Datenbankbetreiber aber auch, Datenbanken bedeuten eine Demokratisierung. 10.000 Fachzeitschriften zu einem Gebiet kann niemand mehr bewältigen. Jeder hat Zugriff. Je teurer das Wissen ist, desto mehr habe ich zu bezahlen, um an bestimmte hochwertige Wissensstoffe in Datenbanken dranzukommen. Das heißt, wir haben hier das alte Problem, dass natürlich die Kostenschere oder der Markt sehr genau reguliert, dass nur wenig kaufkräftige Kunden an gutes Wissen herankommen. Also von Demokratisierung hier zu reden, halte ich für Zynismus. Ist denn das nicht tatsächlich die billigere und vernünftigere Lösung, sich einfach der schon existierenden Datenbanken in den USA zu bedienen? Oder gibt es da Probleme? Das ist kurzfristig gesehen sicherlich die sinnvollere Lösung. Nur langfristig wird das irgendwann ungeheuer auf uns zurückschlagen, weil eben durch Monopolstrukturen, an die ich mich in den USA anhänge, irgendwann Abhängigkeiten auftauchen. Ich kann beispielsweise politisch abhängig werden, indem ich von Datenbanken abgeschnitten werde. Ich kann ökonomisch abhängig gemacht werden, indem die Preise angehoben werden und auf einem Monopolmarkt ist dann nichts mehr zu ändern. Sind es nicht apokalyptische Visionen oder gibt es schon konkrete Beispiele, wo der Zugang von Europäern zu amerikanischen Datenbanken beschränkt wird? Die apokalyptischen Beispiele, die sind in der Realität immer am schönsten. Also man kann gar nicht handgreiflich genug erzählen, dass im November letzten Jahres FBI und CIA-Beamte in Datenbanken der USA physisch körperlich reingegangen sind und geschnüffelt haben, ob es hier Kontakte zwischen amerikanischen Datenbanken und osteuropäischen Kunden gibt. Also das ist sehr handgreiflich schon passiert. Das kann im Übrigen genauso mit Westeuropa passieren. Es gibt bereits jetzt eine Reihe von Datenbanken, für die Westeuropäer in den USA keinerlei Zutritt haben. Welche zum Beispiel? Ich kann da sehr konkret werden. Ich habe hier vor mir liegen den sogenannten Datenbank Foreign Traders Index, also eine Datenbank über Außenhandelsdaten, die ist schlicht und einfach nur für Kunden in den USA zugänglich. Was ist der Grund? Nationale Sicherheitsinteressen oder Konkurrenzvorteil? Das ist ganz eindeutig, sind es ökonomische Konkurrenzvorteile. Das nationale Sicherheitsargument ist permanent ein vorgeschobenes Argument, um die eigene Ökonomie sozusagen abzusichern. Das ist Protektionismus, nichts anderes. Guten Tag. Ich bin Compass, das erste Computer-Psychoanalyse-System. Ich möchte Ihnen gern ein paar Fragen stellen, die dem Arzt helfen sollen, Ihre erste Therapiesitzung vorzubereiten. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Peter Fischer. Hallo Peter, wie geht es Ihnen? Es geht so. Was meinen Sie mit es geht so? Es könnte besser sein. Meinen Sie mit es könnte besser sein, dass Sie Schwierigkeiten haben? Ja. Was für Schwierigkeiten haben Sie, Peter? Ich leide unter Schlaflosigkeit. Peter, seit wann leiden Sie unter Schlaflosigkeit? Ich glaube, seit ungefähr 8 Monaten. Entschuldigen Sie, Peter. Glauben Sie oder wissen Sie sicher, dass Sie seit 8 Monaten unter Schlaflosigkeit leiden? Ich weiß es sicher. Waren Sie wegen Ihrer Schlaflosigkeit schon einmal in ärztlicher Behandlung? Ich war bei meinem Hausarzt. Was hat Ihr Hausarzt Ihnen über Ihre Schlaflosigkeit gesagt? Die Informationsvermittlungsstelle IVS an der Universität Bremen verschafft Wissenschaftlern, Firmen und Privatpersonen Zutritt zu deutschen und internationalen Datenbanken. Ich will von Beate Lüttke, die hier arbeitet, wissen, welche Informationen gibt es zum Problem Lagerung von radioaktivem Müll? Ja, da würde ich Ihnen vorschlagen, vielleicht zunächst einmal die Literaturdatenbank ULIT, die Literatur ab 1976 erfasst, ins Auge zu fassen. Wir müssen uns dann allerdings als erstes über die Suchbegriffe klar werden, die wir benutzen wollen. Wir gucken uns jetzt die Schlagwortliste an, die das Bundesumweltamt herausgegeben hat, und können dort radioaktiven Müll nicht finden. Aber es ist radioaktiver Abfall vorhanden. Wir können also diesen Begriff schon mal in unsere Suchwortliste aufnehmen und müssen uns überlegen, dass es ja um Lagerung geht. Das heißt, wir müssen mal sehen, ob der Begriff Lagerung hier zu finden ist oder vielleicht Deponie, Sonderdeponie. Und ich kann den Begriff Deponie finden. Das heißt, wenn wir Deponie und radioaktiven Abfall zusammenfügen, dann müsste es um die Lagerung von radioaktivem Abfall gehen. Jetzt ist die Verbindung über Datex P zu Bern hergestellt, zu Datastar. Und ich muss jetzt die Datenbank eingeben, in diesem Falle ULET, Literatur zur Umwelt. Jetzt ist die Verbindung zu Datastar hergestellt. Ich gebe den Namen der Datenbank ULIT ein und als ersten Suchbegriff radioaktiver Abfall. Dazu gibt es 3277 Literaturnachweise. Jetzt will ich sehen, wie viele Literaturhinweise es zu Sonderabfalldeponie gibt. Es gibt 336 Nachweise. Jetzt verknüpfe ich die beiden Suchbegriffe und erhalte 81 Nachweise, in denen radioaktiver Abfall und Sonderabfalldeponie verknüpft sind. So, jetzt laufen die Titel über den Bildschirm und werden gespeichert. Wir können die Titel gleich ausdrucken, wir speichern die Suche und können anschließend die Suchstrategie wieder abrufen. Da ist zum Beispiel der Titel 6, wohin mit dem Dioxin, aber das wollte ich ja gar nicht wissen. Ja, das kann bei so einer Suche rauskommen. Wir haben nämlich im Freitext gesucht. Das heißt, der Computer hat das Titelfeld, das Deskriptorenfeld, das ist das kontrollierte, von den Indexern vergebene Vokabular und die Kurzfassung des Artikels, um den es geht, abgegriffen. Ganz mechanisch, und er denkt nicht mit. Das ist das Problem. Wenn wir inhaltlich genau recherchieren wollen, dann sind wir darauf angewiesen, auf eine Suche im Deskriptorenfeld. Jetzt haben wir radioaktiven Abfall und Sonderabfalldeponie im Deskriptorenfeld gesucht. Das sind also Indexbegriffe. Ja, dass die Datenmenge eingeschränkt ist. Im Freitext hatten wir bei radioaktivem Abfall 3277 Zitate, während jetzt im Deskriptorfeld nur 841 Literaturhinweise übrig geblieben sind. Das sind allerdings 841 Begriffe, die nur in Verbindung stehen mit radioaktivem Abfall. Und jetzt machen Sie die Verknüpfung mit Sonderabfalldeponien und dann bleiben noch 19 nur übrig. Ja, ich greife mir gleich mal den zweiten Artikel heraus, der mich interessiert. Das Thema ist hydrogeologische Aspekte bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle, sodass ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, der interessiert mich, und dann gehe ich in die Bibliothek und suche mir den heraus. Wie viel hat denn das jetzt gekostet, was wir gerade recherchiert haben? Also jetzt hätte das für Sie vielleicht 150 Mark gekostet. Man hätte es aber billiger haben können, indem man die Zitate nicht hier direkt überspielt und ausgedruckt hätte, sondern man hätte sie beim Host bestellt. Dann spart man Verbindungszeit ein und das Ganze wird entschieden billiger. Hilfe! Liebster L, ich habe mich ganz hoffnungslos ganz tief irgendwo im Datenwald verirrt. Das Unglück begann mit der einfältigen Idee, doch einmal ganz genau herauszubringen, was die Mediziner über die Spätfolgen atomarer Strahlung wissen. Früher hätte ich mir ein paar einschlägige Fachzeitschriften besorgt und so lange bei den klugen Köpfen im Lande herumtelefoniert, bis ich den Eindruck gehabt hätte, na, wesentlich Neues wird man dir nicht mehr sagen können. Aber, wie du weißt, eine meiner wenigen kleinen Schwächen, bin ich eine supergenaue Pedantin. Im Zeitalter moderner Kommunikationstechnologie erschien mir dieses Verfahren doch recht antiquiert und unzuverlässig. Also habe ich die Büchse der Pandora geöffnet und mich auf die elektronische Recherchenreise durch die Datenbanken dieser Welt begeben. Weißt du, wie viele Fachpublikationen es allein gibt, die Monat für Monat mit Neuigkeiten zum Thema Strahlenschäden aufwarten? Allein im letzten Vierteljahr hat es nicht nur in Wien, Stockholm, Boston, Leningrad, Glasgow, Neapel, Ottawa hierzu hochkarätige Konferenzen gegeben. Die Fachwelt traf sich auch in Melbourne, Kalkutta, Nancy, Osaka, Sao Paulo und sogar in Bangkok, um stundenlange Referate zu halten und tonnenweise Konferenzpapiere zu produzieren. Die in Buchform publizierte Literatur will ich gar nicht erwähnen. Wer soll das alles lesen? Wie soll ich wissen, ob in Leningrad oder in Kalkutta gerade die Zusammenhänge aufgedeckt worden sind, die mir in meinem Recherchenpuzzle noch fehlen? Früher beschlich mich oft das Gefühl, dass mir die wichtigsten Fakten für meine Geschichten verborgen geblieben sind und ich mal wieder messerscharf am Wesentlichen vorbeigeschrieben habe. Jetzt habe ich das Gefühl, wer alles weiß, weiß gar nichts. Daten. Daten überall, aber kein Gedanke zum Denken. Als bei uns das Textverarbeitungs- und Informationssystem eingeführt wurde, haben sich alle eine Entlastung von dem lästigen Papierkram versprochen. Und die Ganzforschen haben sogar geglaubt, dass damit innerbetriebliche Hierarchien abgebaut würden. Wenn jeder den gleichen Zugang zu den wichtigsten Informationen hat, dann gäbe es keinen Informationsvorsprung, kein Herrschaftswissen mehr. Als das System dann ein paar Monate lief und die üblichen Unartigkeiten, wie die Eingabe von obszönen Witzen oder anonymen Briefen an die Sekretärinnen ihren Reiz verloren hatten, geschah etwas Merkwürdiges. Und zuerst tauchte eine Liste auf, in der fein säuberlich für jede Produktposition die Zahl der Reklamationen in Relation gesetzt wurde zur Entwicklung der Verkaufszahlen in den letzten drei Quartalen. Die Fertigung konterte mit Zahlenkolonnen über außerplanmäßige Schichten, die wegen des verspäteten Bestelleingangs durch den Verkauf notwendig wurden. Bald entbrannte ein munterer Streit zwischen den beiden Abteilungen, in den schließlich noch der Einkauf und die Finanzabteilung einbezogen wurden. Diese gegenseitigen oft versteckten Angriffe zogen immer größere Kreise und ständig war eine Abteilung dabei, neue Datenmunition gegen eine andere vorzubereiten. Aber als es dann mit den wechselseitigen Anschuldigungen völlig unerträglich wurde, schlug die ganze Situation plötzlich ins völlige Gegenteil um. Die einzelnen Abteilungen machten sich keine Vorwürfe mehr, sondern wenn sich jemand beschweren wollte, gab es nur Achselzucken. Wenn sich jemand beispielsweise über falsche Produktionskennziffern beklagte, bekam er zu hören, das hätte er früher sagen sollen. Schließlich seien die neuen Kennziffern schon seit Wochen im Informationssystem. Nun sei die ganze Fertigung darauf eingestellt. Der Einkauf wies Beschwerden immer mit der Standardformulierung ab, die Neuerungen seien via Informationssystem immer rechtzeitig allen Abteilungen bekannt gegeben worden. Schließlich habe man ja diese moderne Kommunikationstechnik, um sich rechtzeitig abzustimmen. Plötzlich war niemand mehr verantwortlich. Die Geschäftsleitung hat am letzten Montag die gesamte Anlage erst einmal stillgelegt. Es soll eine Denkpause eingelegt werden. Null. Eine Etage über uns wohnt ein Mensch, der sammelt Bücher. Wer heißt du? Bücher ist eigentlich nicht das richtige Wort. Nachdem wir dort eingezogen sind, hat der Briefträger immer wieder Päckchen und Pakete für ihn bei uns abgegeben. Die kamen aus aller Welt. Frankreich, England, Italien, USA, Australien, sogar aus Indien und Kenia und Argentinien und was weiß ich. Das hat uns natürlich neugierig gemacht. Abends habe ich ihm die Pakete immer hochgebracht und mit der Zeit sind wir dann miteinander ins Gespräch gekommen, bis er mich schließlich zu sich hineingebeten hat. Du kennst unsere Wohnung ja. Seine Wohnung ist genauso geschnitten. Drei große Räume, das kleine hintere Zimmer, Küche, Bad. Schon der Flur war an beiden Seiten bis hoch zur Decke voller Regale und die Regale voller Bücher und Broschüren. In dem kleinen Zimmer schlief er. Ansonsten überall in der Wohnung Regale und Bücher. In der Mitte der großen Räume hatte er kleinere Regale aufgestellt. Und wo noch ein Fleckchen frei war, standen Tische, auf denen fein säuberlich Bücher gestapelt waren. Völlig verrückt. Er hat mir dann alles gezeigt und vorgeführt. In einem Regal standen nur Lexika und Enzyklopädien. Der große Brockhaus, Meyers Universallexikon, englische, französische Lexika. Aber keine besonderen Erstausgaben oder so, sondern querbeet. Dann gab es ein ganzes Regal voller statistischer Jahrbücher und all dies Zeug, was Ministerien, Behörden und Ämter so veröffentlichen. Jahresbücher, Tabellen, Abschlussberichte der Enquete-Kommission über dies und das, Zwischenbericht des Unterausschusses für dieses und jenes. Nachdem sich meine Verwirrung halbwegs gelegt hatte, habe ich ihn gefragt, was er denn mit all dem Zeug mache. Ich meine, schließlich liest ja niemand freiwillig amtliche Statistiken und Lexika. Er hat mir erzählt, wenn er abends nach Hause komme, setze er sich in den Sessel, ein Gläschen Wein und dann stöbere er in seinen Büchern, bis er ins Bett gehe. Das sei sein größtes Vergnügen. Einen Fernseher habe er nicht und Radio höre er nur ganz selten. Jeden Abend nur Zahlen, Berichte, Statistiken. Wirklich verrückt. Das Ganze hätte kein System und er verfolge auch keine bestimmte Absicht. Vieles von dem, was er da jeden Abend lese, würde er auch sofort wieder vergessen. Schließlich sei es ja auch nicht weiter von Bedeutung zu wissen, wie viele Menschen 1984 in Süditalien in der Textilindustrie arbeiteten oder wie hoch der Verteidigungshaushalt Thailands sei. Ihn beruhige allein, dass es über all diese Dinge verlässliche Zahlen gebe. In vielen seiner Broschüren habe er nicht einmal geblättert. Er beherrsche ja meistens gar nicht die Sprache. Sein stilles Vergnügen bestehe darin, sich in den Sessel zu setzen, die Regale entlang zu schauen und zu wissen, Das ist klar abgrenzbare Begriffe, messerscharfe Definitionen und in Zahlenwerken darstellbare Fakten gebe. In einer immer unübersichtlicheren Welt sei dies ein tröstlicher Gedanke. Ja, Moment, das ist noch nicht alles. Vor 6-7 Wochen kamen an einem Samstag 2 Männer von der Altpapiersammlung und haben alles abgeholt. 2 LKW-Ladungen voll. In der ganzen Wohnung stehe ich jetzt nur noch ein Computer. Bei all den Datenbanken, die es heute gäbe, sagt er, sei dies das viel perfektere System. Die Verwirklichung seines Traumes, die vollständige Beschreibung der Welt, sei jetzt in greifbare Nähe gerückt. Die Volkszählung hat den statistischen Landesämtern eine große Anzahl von Daten zur Verfügung gestellt. Herr Massing vom Landesamt für Statistik Bremen, was kann mit diesen Daten für die Verbesserung der Lebensqualität getan werden? Lassen Sie mich 2 Beispiele nennen. Erstens die Wohnungsversorgung. Man kann also feststellen, in welchen Gebieten die Wohnungsversorgung gut, wo sie nicht so gut ist, wo noch Wohnungen gebaut werden müssen. Lassen Sie mich als Zweites sagen, dass man mit Hilfe dieser vielen Daten Auskunft erhalten kann, wo beispielsweise die Bevölkerung Einkaufsstätten vorfindet und wo die Bevölkerung weniger gut versorgt ist. Nehmen wir ein anderes Thema. Man spricht heute viel über unseren ausländischen Mitbürger. Wir erfassen einmal die ausländischen Mitbürger in ihrer Wohnung, dort wo sie wohnen. Wir bekommen also ein Bild über die Verteilung der Bevölkerung nach Nationalitäten. Auf der anderen Seite können wir feststellen, in welchen Wirtschaftszweigen in besonderem Maße Ausländer beschäftigt werden und wo wieder nicht. Was passiert, wenn wir diese Daten nicht haben? Wenn wir also über die Struktur der Bevölkerung, beispielsweise auch über die ausländischen Mitbürger nichts wüssten, viele politische Maßnahmen, viele Dinge im Verwaltungsgeschehen könnten dann, würden dann irgendwie im luftleeren Raum sich vollziehen und man könnte über die Wirkungsweise von gesetzlichen Maßnahmen oder von Verwaltungsmaßnahmen nachher keine echte Kontrolle gewinnen. Um Ihnen noch ein letztes Beispiel zu nennen. Schon heute schreiben viele Autoren ihre Bücher mit Textverarbeitungssystemen. Sie haben die Vorteile des Computers schätzen gelernt, obwohl vielen die Trennung von Bleistift und Papier oder der alten Schreibmaschine schwergefallen ist. Einige Verlage sind nun bereits dazu übergegangen, von ihren Autoren keine Manuskripte mehr zu verlangen, sondern haben den neuen Trend erkannt und arbeiten gleich mit den auf Disketten gespeicherten Texten. Mit geringem Aufwand lassen sich diese Disketten zu Steuerprogrammen für die Satzmaschinen aufbereiten. Vom Computer des Autors kommt der Text so ohne große Umwege in den Druck. Dieses Verfahren ist nicht nur kostengünstiger, sondern ich wage zu behaupten, dass es auch Möglichkeiten birgt, die in naher Zukunft sowohl das Verlagswesen wie den Buchhandel revolutionieren werden. Bisher erreichten viele wichtige Fachpublikationen, aber auch Romane oder Lyrik, ihre potenziellen Leser nicht, weil die Verlage das Risiko scheuten. Die kalkulierbaren Auflagen waren zu klein und rechneten sich nicht. Warum soll es in der Zukunft nicht möglich sein, dass der Buchhändler die entsprechenden Disketten bereithält und für den Kunden auf Nachfrage eine Kopie anfertigt? Das ist ein sehr billiges Verfahren und wenn der Kunde es wünscht, kann er sich vom Händler auch gleich im Laden auf einem Drucker den Text ausdrucken lassen. Und noch einen Schritt weiter gedacht. Vorstellbar ist eine zentrale Textdatenbank, vergleichbar mit einer elektronischen Nationalbibliothek. Der Buchhändler hat einen Katalog, aus dem der Kunde seine Titel wählen kann. Die Texte sind aus der Datenbank sofort abrufbar. Die bisher üblichen Bestellzeiten entfallen damit. Zudem wird es keine vergriffenen Titel mehr geben, denn die Kosten für die Speicherung sind minimal. Die bisher üblichen immensen Herstellungs- und Lagerkosten fallen nicht mehr an. Sie sehen, von diesem System würden alle Seiten profitieren. Deshalb bin ich auch der Ansicht, dass sich dieses System mit allen denkbaren und noch nicht denkbaren Weiterentwicklungen in der Zukunft gegenüber konventionellen Systemen der Kommunikation und Datenverarbeitung. Können Sie in wenigen einfachen Sätzen erklären, wie Sie sich eine Optimierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle vorstellen? Es ist kein Problem mehr, Hirnströme in digitale Codes umzusetzen, die von einem Computer dann auch, wenn Sie so wollen, gelesen werden können. Der große Vorteil einer solchen direkten Verbindung wäre der blitzschnelle Datentransfer. Das heißt, Sie brauchen nicht erst umständlich und zeitraubend die Daten über eine Tastatur einzugeben, sondern in dem Moment, in dem Sie etwas denken oder sich vorstellen, fließen die Daten in den Computer und damit in den jeweiligen Arbeitsvorgang mit ein. Das sind doch aber gigantische Mengen an Daten, die bei einem Denkprozess anfallen. Das bedeutet doch, dass Sie auch gigantische Rechner und Speicherkapazitäten zur Verfügung haben müssen. Nun müssen Sie erst einmal davon ausgehen, dass nicht alle Daten, die gedacht werden, ungefiltert in den Arbeitsprozess eingehen. Diesen Datenfluss zu steuern, ist im Vergleich zur Speicherkapazität das viel größere Problem. Wenn Sie sich überlegen, dass sich in den letzten 2 Jahren die Speicherkapazität verfünffacht hat, dann kann man wohl mit begründeter Zuversicht davon ausgehen, dass schon sehr bald Speicherkapazitäten zur Verfügung stehen werden, von denen wir heute nicht einmal zu träumen wagen. Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es also einen Filter, der die wichtigen von den unwichtigen Daten unterscheidet und entsprechend weiterleitet. Sie müssen sich das so vorstellen. Auf der einen Seite das menschliche Gehirn, das nach einer an der Sprache angelehnten logischen Struktur operiert. Und auf der anderen Seite der Computer mit seiner eigenen Programmiersprache. Unser Problem ist es, diese beiden logischen Systeme so weit einander anzunähern, dass sie miteinander kommunizieren können. Das können Sie tun, indem Sie die Programmiersprache immer mehr den logischen Verknüpfungen eines Denkprozesses annähern, also das menschliche Gehirn imitieren. Aber das geht auch nur begrenzt, weil sich mit jedem Schritt die Verknüpfungsmöglichkeiten exponentiell vervielfachen. In der Konsequenz führt das dazu, dass der Computer zeitlich immer weiter ins Hintertreffen gerät. Denn auch mit dem schnellsten Programm ist er dem menschlichen Gehirn immer noch hoffnungslos unterlegen. Also muss ich im Gegenteil beim Denkprozess etwas ändern? So ist es. Das menschliche Denken muss sich von seiner Struktur her der Programmiersprache anpassen. Nun ist es natürlich nicht möglich, wie ein Computer zu denken, obwohl man da mit einigem Training recht viel erreichen kann. Aber beispielsweise das Abrufen aus dem Gedächtnis funktioniert beim Menschen ganz anders als beim Computer. Für den Computer wären das unsinnige Befehle, die er nicht verarbeiten kann. Deshalb haben wir einen Filter eingebaut, der als Zwischenstufe alle Daten analysiert und die für den Computer sinnlosen ausschaltet. Das bedeutet aber auch, dass das Tempo des Gesamtprozesses in erster Linie davon abhängt, wie viel sinnvolle und wie viel sinnlose Daten gedacht werden. Wenn ich also zum Beispiel denke, mein Gott, was für eine blödsinnige Arbeit, dann beschäftige ich damit zwar den Zwischenfilter, im Computer kommt aber nichts an. Es ist schon richtig, je disziplinierter der Denkprozess abläuft, umso schneller kann das System arbeiten. Und das ist ja auch der Effekt, den wir erreichen wollen. Abschweifende oder nicht eindeutig formulierte Gedanken sind nicht produktiv. Also ich würde das so formulieren: Was notwendig ist, ist ein Höchstmaß an mentaler Hygiene. Zu Zeiten von Präsident Allende arbeitete in Chile der britische Kybernetik-Experte Stafford Beer in einem Computerprogramm, mit dem er eine optimale Wirtschaftsordnung für das Land entwickeln und zu verwirklichen helfen sollte. Ausgehend von der Formel, Information ist das, was uns verändert, Information bedeutet Kontrolle, hatte Beer ein kompliziertes Computersystem entworfen, das er Liberty Machine nannte. Freiheitsmaschine. Ihr Zweck war, jedes winzige Detail an Informationen über die nationale Wirtschaft, mehr noch über die Wirtschaft der ganzen Welt, zusammenzutragen und daraus ein kybernetisches Modell abzuleiten. Die Computer, die das Modell steuerten, sollten Echtzeitdaten von den Systemen erhalten, die sie überwachten, und den Informationsgehalt herausdestillieren. Also jede Veränderung an der Börse, sei es in Singapur oder Amsterdam, die Tagesfördermenge an Kupfer oder ein Beschluss einer nationalen Notenbank sollten augenblicklich erfasst werden. Dann sollte es möglich sein, Hypothesen zu formulieren, Simulationen durchzuführen und Vorhersagen über weltweite Entwicklungen zu treffen. Die Maschine wurde unter großem Kostenaufwand in einem zentralen Kontrollraum, dem Ops Room in Santiago, installiert, wo es ihr auf dem Gipfel ihrer Macht gelang, 60% der chilenischen Wirtschaft zu erfassen. Das System beinhaltete auch die Fähigkeit, Streiks vorherzusehen und zu brechen. In seinem Erfahrungsbericht schrieb Beer später: Wir verwendeten jede Krume relevanter wissenschaftlicher Information beim Entwurf des Kontrollraumes. neurokybernetische Kenntnisse über Prozesse im Gehirn, Kenntnisse aus der angewandten oder Gruppenpsychologie, Kenntnisse aus der Ergonomie. Warum er seinen Apparat ausgerechnet Freiheitsmaschine nannte, erklärte er mit einer Neudefinition des Begriffes Freiheit. Freiheit, so Bier, könnte in der Tat auf nützliche Weise für unsere technologische Ära neu definiert werden. Freiheit würde dann heißen, dass kompetente Information frei ist zu handeln. Und dies ist das Prinzip, auf dessen Grundlage die neue Freiheitsmaschine entworfen werden soll. Liebster L., nach langer, langer Zeit wieder ein Lebenszeichen. Ich habe mich hierher verzogen, um mal wieder tief durchzuatmen und den Kopf zu lüften. Wie du sicher schon weißt, hat die hoffnungsvolle Karriere der angehenden Starjournalistin ein schnelles Ende gefunden. Bei der Flut an Daten, Fakten und Informationen, mit der die kleine Wundermaschine meinen Schreibtisch und meine Hirnwindungen überschwemmte, bohrte in meinem Hinterkopf immer schmerzhafter die Frage, musst du da wirklich noch dein Schärflein beitragen? Worüber soll man noch schreiben, wo doch schon alles geschrieben ist? Wir leiden nicht an einem Informationsmangel, sondern an einem Informationsüberfluss. Was ist unwichtig, was ist noch wichtig? Alles zerfällt in kleine Partikel, die sich Daten nennen und so tun, als könnten sie die Wirklichkeit hinlänglich beschreiben. Ich habe gelernt, was für eine kostbare Eigenschaft das Vergessen ist. Gedanken brauchen Platz. Aus therapeutischen Gründen habe ich jetzt damit begonnen, einen Plan auszuarbeiten, wie all dieser Informationsmüll wieder aus der Welt zu schaffen ist. So eine Art Staubsauger, der diese Datenbanken und Informationssysteme unwiderruflich bis auf den letzten Krümel leersaugt. Oder in nächtlichen Guerilla-Aktionen nach und nach all diese klugen Bänder stehlen. Eine Menge Arbeit, aber vielleicht können wir es ja zu zweit schaffen. Computer-Psychoanalyse-System. Ich möchte Ihnen gern ein paar Fragen stellen, die dem Arzt helfen sollen, Ihre erste Therapiesitzung vorzubereiten. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Peter Fischer. Hallo Peter, wie geht es Ihnen? Oh, es geht so. Was meinen Sie mit es geht so? Es könnte besser sein. Meinen Sie mit es könnte besser sein, dass Sie Schwierigkeiten haben? Ja. Was für Schwierigkeiten haben Sie, Peter? Ich leide unter einer Nase, die mir auf der Stirn wächst. Peter, seit wann leiden Sie unter einer Nase, die Ihnen auf der Stirn wächst? Ich glaube, seit ungefähr 8 Monaten. Entschuldigen Sie, Peter. Glauben Sie oder wissen Sie sicher, dass Sie seit 8 Monaten unter einer Nase, die Ihnen auf der Stirn wächst, leiden? Du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Der Computer ist abgestürzt. Der hat's einfach verschluckt. Es ist weg. Mein Gott. Gib das wieder raus. Weißt du, was du gefräßiges Ungeheuer gerade verschluckt hast? Die Arbeit von 3 Tagen und 2 Nächten. Das komplette Manuskript für eine 1-Stunden-Sendung. Weißt du, was das heißt? Nein, du weißt es nicht, du Scheißvieh. Hey, was habe ich dir getan, hm? Was passiert? Was soll ich tun? Die Arbeit von Tagen ist weg. Als ob sie nie gegeben hätte. Spurlos in irgendwelchen Schaltkreisen verschwunden. Oh, Mensch, nun tu mir den Gefallen. Komm, komm, gib's wieder raus. Ich bitte dich. Gut, gut, du hast mich in der Hand. Du stellst die Bedingungen, sag, was ich tun soll. Aber bitte, bitte lass mich nicht hängen. Du bist ein gemeines, herzloses, gefühlloses Miststück! Liebe graue Maus, sei beruhigt, du stehst mit deinen finsteren Plänen nicht allein. In der Zeitung habe ich heute von einem Diebstahl von Magnetbändern mit Software aus einer Informatikfirma in der belgischen Stadt Löwen gelesen. Allerdings handelten deine Bundesgenossen nicht aus sehr ehrenwerten Motiven. Gegen die Zahlung eines Lösegeldes sind sie bereit, die Bänder wieder herauszurücken. Vielleicht erfreut dich mehr die Nachricht. Du siehst, es gibt doch noch wichtige und nützliche Informationen. Dass Computersysteme äußerst krankheitsanfällig sind. Sogenannte Computerviren können sich in das Innenleben einschleichen und bis zum tödlichen Kollaps ihres Opfers ihr Unwesen treiben. Diese kleinen Rechnerprogramme erzeugen, einmal in das System eingegeben, laufend Kopien ihrer selbst, die dann ebenfalls wieder Kopien generieren. Irgendwann haben sie dann das gesamte Programm infiziert und damit unbrauchbar gemacht. Die Experten sind ratlos, denn bisher gibt es keine Möglichkeit, diese Viren zu identifizieren. Sie arbeiten absolut spurlos, aber gründlich. Du siehst, Rettung ist in Sicht. Du kannst von deinem Berg wieder runterkommen. Jungle Fever, Survival im Datenwald. Unter diesem Titel brachten wir im Forum der Wissenschaft ein Hörspiel von Martin Ebbing. Es sprachen Ulla Evra, Marion Breckwold, Vera Hoppe, Peter Lieck, Holger Postler, Walter Kreie, Werner Runzhagen, Hans Kemner, Dieter Hufschmidt und Uwe Friedrichsen. Regie Hans-Helge Ott. Hans-Gehelm stellt in der nun folgenden Besprechung »Die Maschinen sind gut« den Band von Roger Schenk und Peter Childers vor. Es spricht Dieter Hufschmidt. Nach jahrzehntelangen Erfahrungen mit dem US-Wissenschaftsbetrieb ist der in New York lebende österreichische Biochemiker Erwin Chargaff zur Überzeugung gelangt, die Mehrzahl seiner Kollegen spiele ein Confidence Game. Was immer sie über ihre Arbeit publizieren, diene der eigenen Reklame, um der Öffentlichkeit mit verschiedenen Versprechungen Mittel abzulocken. Entweder gieren sie nach Forschungsgeldern des Pentagon oder nach Kunden für die Produkte der eigenen Firma. Zumal die in den Hightech-Branchen Computerwissenschaft und Biotechnologie amtierenden Lehrstuhlinhaber betreiben nebenher kommerzielle Unternehmen zur Vermarktung ihrer Ideen in Produktform. Als wahrlich bienenemsige Propagandisten ihrer Waren erweisen sich in diesen Tagen, in denen die Menschheit ihr bisschen Verstand scheint endgültig fahren lassen zu wollen, die Hersteller von künstlicher Intelligenz. Das ist jene Spezies Computerwissenschaftler, die, zumeist in Gestalt von Expertensystemen, Programme fabriziert, die primitiv Englisch sprechen und verstehen und als Ratgeber oder Organisationsmittel ein Quäntchen brauchbarer sein können als das Gros der Tumbensoftware. 1983 hat Edward Feigenbaum, Computerguru an der Stanford University und Präsident etlicher Firmen, mit wortreicher Hilfe einer Ghostwriterin kräftig die Reklametrommel für die künstliche Intelligenz gerührt und seinen Landsleuten ein wirtschaftliches Pearl Harbor mit anschließendem Abstieg in die Liga der unterentwickelten Länder auf die Mattscheibe gemalt, falls die Nation sich nicht bitte unverzüglich zur großzügigen Finanzierung bereit finde. Feigenbaums ebenso drastischer wie einträglicher Vorstoß hat den Kollegen Mut gemacht, in unmissverständlichem Interesse ihres jeweiligen Angebots an Expertensystemen literarisch nachzustoßen. Der Verfasser des hier zu rezensierenden Buches, Roger Schenck, Chef des künstlichen Intelligenzprojektes an der feudalen Universität Yale, erklärt ohne Scham und Zögern, dass ihn Geschäft und Geld nicht unberührt lassen. Ich bin sogar Präsident einer privaten Firma, die KI-Programme verkauft. Als ich mich vor einigen Jahren bei Recherchen für eine Rundfunksendung über seine Arbeit informieren wollte, bestand Professor Schenck darauf, im weichen Direktorensessel seines Unternehmens und nicht auf dem harten Professorenstuhl interviewt zu werden. Anders wäre es freilich auch zu strapaziös für ihn, wenn stimmt, was er angibt. Durchschnittlich einmal in der Woche werde ich von verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften oder für Fernsehsendungen interviewt. Schenks Confidence Game besteht darin, dass er dem Leser auf gut 250 Seiten vorspiegelt, es gehe ihm doch recht eigentlich bloß um das Verständnis der Sprache, der Welt und des Menschen. Damit die zwar irgendwie sprachbegabte, aber nur mangelhaft verständnisfähige Menschheit nach Jahrtausenden perennierender Missverständnisse endlich ins Paradies des störungsfreien Informationsflusses Einlass finde, müssten erst einmal die Denkmaschinen das Verstehen lernen. Haben die künstlichen Intelligenzler dieses technische Problem bewältigt, dann, so beschließt der Maschinengläubige seinen Traktat, werden Computer die Weise verändern, wie wir die Welt betrachten und in dieser Welt leben. Sie werden unsere Diener, unsere Partner und unsere Lehrer sein. Wenn unsere Maschinen beginnen, uns zu verstehen, sind wir vielleicht auf dem Weg, uns selbst zu verstehen. In Wirklichkeit möchte Roger Schenck natürlich seine Software an den Mann bringen. Das wird über alle Maßen klar, wenn er bei der Kollegenschaft den Mangel an kaufmännischem Talent beklagt. Wann immer neue Ideen und Methoden der KI-Forschung begannen, die Forschungslabors der Universitäten zu verlassen und zu vermarktungsfähigen Systemen zu taugen, da hätten sie keinen blassen Schimmer gehabt, wie aus dem, was wir bislang entdeckt haben, Produkte zu entwickeln wären. Herr Schenck aber ist ein Texaner mit dem landesüblichen guten Riecher fürs große Geschäft. Sein Unternehmen mit dem ambitiösen Namen Cognitive Systems bringt für harte Dollars Software und das Volk, die den Kleinkapitalisten berät, wie er am cleversten sein Geld an der Steuer vorbeimogelt und es zinsenreich anlegt. Dem Firmenumsatz dient mittelbar auch Schenks zweites Anliegen. Ich versuche, die Ängste der Leute, die nichts von Computern verstehen, zu beschwichtigen. Im Zeitalter der technisierten Halbbildung muss die Beschwichtigung selbstverständlich damit beginnen, dass man dem Volk erklärt, ein fundiertes Wissen über Computer ist für den Durchschnittsmenschen ziemlich belanglos. Hat der Leser diese frohe Botschaft vernommen, sinkt er beruhigt in den Fernsehsessel zurück und glaubt Roger Schenck fortan aufs Wort, wenn der ihm gönnerhaft auf die Schulter klopft und ins Ohr flüstert, machen Sie sich keine Sorgen, die Computerrevolution hat Sie nicht überholt. Wäre Schenks Schrift lediglich ein zum Buchformat aufgeblähter Werbeprospekt, erübrigte sich diese Rezension. Doch hinter dem großmäuligen Titel »Die Zukunft der künstlichen Intelligenz« verbergen sich technokratisch-militärisch-wirtschaftliche Interessen. Sie haben für uns jedenfalls eine Zukunft im Sinn, darin die guten Maschinen uns an die Hand nehmen und führen werden. Da werden Computer Moral besitzen. Sie werden zur Persönlichkeit der Maschine und werden ihre Verheißung erfüllen, die darin bestehe, dass die Computer von morgen unser Leben in einer Weise verwandeln werden, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Den etwaigen Einwänden der noch übrig gebliebenen obsoleten Humanisten hält Mr. Schenck entgegen, all die Sorgen darum, dass Computer die Gesellschaft enthumanisieren, neigen dazu, die Tatsache zu übersehen, dass unsere Gesellschaft schon ziemlich enthumanisiert ist. Nein, die Computer im Verein mit einer militärisch-politisch-wissenschaftlichen Elite, unter die sich auch noch ein paar Figuren aus dem Entertainment mischen, werden unsere miese Welt wieder schön machen. Auf lange Sicht entscheiden die Menschen, was ihre Werte sind. Kriegshelden, Regierungsführer, Fußballspieler, Wissenschaftler. Allen voran jedoch die Militärs, die Roger Schenck von jeher ein beträchtliches Maß an finanzieller Unterstützung haben zuteilwerden lassen. Die Militärs sind überhaupt wundervolle Menschen. Sie sind die hellsichtigsten Mäzene für echte wissenschaftliche Forschung in den USA. Weil die Militärs so klug und generös sind, deshalb, meint dieser US-Eierkopf, sollen wir sie gefälligst gewähren lassen. Sie wissen ohnehin viel besser, was für uns gut ist. Ich glaube nicht, dass wir über jede Aktion unserer Führer abstimmen sollten. Im Allgemeinen ist die Bevölkerung nicht gut genug informiert, um zu entscheiden, ob wir zu einer bestimmten Zeit in ein Land einmarschieren sollen oder wie viele Waffen eines bestimmten Typs wir tatsächlich brauchen. Also lasst den Gottesnamen Reagan, Weinberger und die Nationale Sicherheitsbehörde entscheiden, ob wir SDI nötig haben und ob die CIA die Landung der US Marines in Nicaragua vorbereiten soll. Wir können uns vergewissern, dass unsere gut informierten Führer unsere Ziele im Auge behalten, wenn sie handeln. Und woher beziehen die Führer ihre Informationen? Na, woher denn schon? Von den moralischen Computern natürlich. Je größer unsere Regierung wird, umso mehr wird sie ohnehin von Computern geleitet. Es gibt Computerwissenschaftler und unter ihnen auch einige künstliche Intelligenzforscher wie Joseph Weizenbaum und Terry Winograd, die von sich und ihren Kollegen fordern, bei ihrer Arbeit die gesellschaftlichen Konsequenzen zu erwägen. Eben gerade, weil ihnen bewusst geworden ist, dass unverantwortliche Computer in zunehmendem Maß politische Entscheidungen prädeterminieren. Norbert Wiener, der Vater der Kybernetik, hatte sich schon in den 40er Jahren entschlossen, gewisse Forschungsergebnisse nicht zu veröffentlichen, weil er ihren Missbrauch durch das militärisch-politisch-wirtschaftliche Establishment vorhersah. Solch gesellschaftlicher Verantwortlichkeit entzieht sich Schenk mit dem ebenso zynischen wie dummen Argument, die Naturwissenschaftler haben kaum je die negative oder enthumanisierende Anwendung ihrer Entdeckungen verfochten. Gehelms besprach die Neuerscheinungen »Die Maschinen sind gut, die Zukunft der künstlichen Intelligenz« von Roger Schenk und Peter Charles. Dieser Band ist im Dumont Buchverlag Köln erschienen. Das, meine Damen und Herren, war die Sendung Forum der Wissenschaft.